Wir sind zurück mit Agents of S.H.I.E.L.D. und wir besprechen heute direkt drei Folgen, und zwar Purpose in the Machine, A Wanted in You, Man und Devils You Know. In den letzten drei Wochen und sind gespannt, was heute uns beschäftigen wird. Ganz genau. Also zuerst zur Episode 2. Genau, was Purpose ist, in the Machine. Ja, genau, wo sie diese, in diesem alten Schloss die Maschine findet, die das Portal öffnen kann. Ja. Also das Wichtigste dort zuerst ist einfach mal, dass die Gemma zurückholen. Oh. Und wie das inszeniert wurde. Ich fand es ziemlich cool, dass man dachte, es hätte nicht funktioniert. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Und dann waren sie doch beide da, weil ich dachte wirklich, dass er zurückgeholt wird und sie nicht, weil sie sich doch verloren haben. Und dann hast du das Gefühl, nicht mal beide sind da und dann tauchen sie aus dem Schlamm auf. Ja, das ist natürlich die Spannung bis zum letzten Augenblick. Und da war ich auch wirklich ganz, on the edge of your seat. Also es ja, war wirklich sehr, sehr angespannt. Genau. Also ich habe mich sehr gespannt, wie es ausgeht. Ja. Also da muss ich Ihnen Pluspunkte dafür geben, weil mit Gemma ist man schon sehr investiert, da will man ja nach der Sieben. Ja, und ich fand auch, man hat halt nicht recht geglaubt, dass sie jetzt schon wieder zurückkommt. Ja, es ging so schnell, ja. Ja, und es wäre ja trotzdem schon ein großer Fortschritt gewesen, dass sie überhaupt da reingekommen sind und gesehen haben, wie es da drüben ist und quasi sie auch weiß, dass sie nach ihr suchen. Das wäre ja schon ein großer Fortschritt, wobei. Und dann fand ich eben das Tolle, dass quasi es wäre wie zu einfach gewesen, wenn er sie einfach mitgeholt hätte, und deswegen war es so cool, dass quasi das Portal zerstört und alles stimmt, und dann wenigstens haben sie es doch geschafft. Ja, das Portal ist zerstört, aber sie haben es geschafft. Ja. So, das fand ich ganz gut. Aber was ich dich da fragen wollte, war, waren wie zwei Sachen. Das eine, Gemma wurde jetzt quasi gerettet von Fitz. Fandest du das eine Damsel in Distress-Situation, die dich gestört hat, oder fandest du es in Ordnung? Also jetzt, mich hat es jetzt nicht gestört, besonders weil, also wir sehen ja dann noch erst, was mit ihr genau passiert ist, aber sie hat ja dort wirklich lange Zeit alleine überlebt. Mhm. Also da sieht man ja dann, dass sie schon selber in der Lage ist, da am Leben zu bleiben und so weiter, und das ist halt einfach das Portal, dass da jemand dann nachhelfen muss, ist in dieser Situation, finde ich, also verständlich. Ja. Also das sehe ich jetzt nicht so als ein klassisches, langweiliges Damsel in Distress-Problem. Ja, ich glaube, mir ging es nämlich ähnlich. Oder auch, ich meine, ab einem gewissen Punkt geht es ja dann auch mehr darum, dass deine Freunde, Freundin, Kollegin da sind für dich, ja, und du darauf zählen kannst, dass sie dich aus der Situation auch wieder rausholen. Ja, es war ja nicht nur Fitz alleine, also er war der reingesprungen, genau, ist, aber Daisy musste ja sehr viel machen, um dieses Portal zum Vibrieren bringen und so weiter, und alle anderen waren auch dort. Mhm. Er war einfach der dann halt so ein, sie wollten jetzt wissen, so eine Drohne durchschicken, ja, und so weiter, er ist einfach reingesprungen, okay, aber. Ja. Und ich glaube, ein großes Thema ist ja auch diese Frage, ob jetzt es bei einer Freundschaft belassen wird zwischen Gemma und Fitz oder nicht. Und ich finde, es ist nach wie vor nicht so recht beantwortet. Sie hat das zwar zu ihm gesagt, da bevor sie reingesogen wurde und bevor er irgendwie ins Feld musste in der letzten Staffel. Oder ja, ich könnte mir vorstellen, dass es doch was anderes wird. Und ich glaube, ich kann schon nachvollziehen, die Leute, die sagen, es wäre nicht cool, wenn es einfach bei einer Freundschaft belassen wird. Weil mir geht es auch so, ich freue mich immer, wenn es auch schöne Freundschaften gibt. Und die beiden haben wirklich eine enorm coole Beziehung. Mhm. Ja, aber wie ging es dir damit? Oder? Also ich habe von Anfang an immer gedacht, ich möchte nicht, dass die jetzt unbedingt ein Paar werden müssen. Aber ja, man sieht dann halt schon dann so ein bisschen sich in diese Richtung entwickelt. Und mal schauen, ich bin jetzt auch nicht total dagegen. Mhm. Aber einfach nicht so das klassische, er hat sie gerettet und hat sich für sie so geopfert und jetzt ist sie wieder dazu verpflichtet, mit ihm zusammenzukommen. Mhm. Also in diese Richtung, das mag ich dann sicher nicht. Ja. Und das ist ja auch etwas, was man öfters bei The Mary Sue in den Kommentaren liest, auch quasi, dass er dafür belohnt wird, dass er sie quasi so lange eben sich Mühe gibt und so. Und das, Das ist ja nicht etwas, was einfach sowieso in Freundschaften halt so ist, dass man sich so gut umeinander kümmert. Ja. Und quasi nicht etwas, was dann im Endeffekt mit you get a girl ja, belohnt werden muss. Das wäre ja. Halt blöd, ja. Und, aber vielleicht ist trotzdem immer noch die Chance da, dass die Serie diese Beziehung auf eine Art entwickelt, falls es jetzt eine Liebesbeziehung werden soll oder eine romantische Liebesbeziehung wird, die dann das doch wieder anders hinkriegt, weil es vielleicht einfach noch länger dauert oder auch besser erklärt wird, woher Gemma kommt oder woher er kommt. Und ich meine, dass er ja auch irgendwann mal gesagt hat, für ihn ist es jetzt eigentlich nicht mehr so sehr ein Thema. Ich weiß nicht, in der letzten Staffel. Aber es könnte einfach sein, dass ein bisschen interessanter oder nachvollziehbarer vielleicht noch gemacht wird. Ja. Ja. Vielleicht also, kriegen sie das ja hin. Ja. Und wollen wir hier also an diesen zwei Charakter gerade weitermachen über die nächsten Episoden, weil dann haben wir... Können wir machen, ja. Weil dann geht ja wieder Strang weiter. Genau. Ich habe, glaube ich, zu dieser ersten Folge auch gar nicht mehr so viel. Ja, da können ich weiß nur noch, dass ich damals schon gespannt war, wie es mit May und Hunter, ja, wie deren Zusammenarbeit funktioniert, aber darüber können wir gerne nachher reden. Ja, was hast du denn zu den beiden? So, bei der Episode 3, da sehen wir dann, wie das Trauma von Gemma, wie sie eben so übersensibel ist auf Geräusche und alles, weil ja ein anderer Planet und so. Da fand ich einfach die Szene in dem Restaurant halt sehr stark, dass sie dann irgendwas hat dann, ich glaube der Wein hat sie dann ja so wie getriggert. Aber das fand ich unglaublich realistisch gemacht. Das ist auch wieder, dass die Schauspieler, also da beide und dann in diesem Fall bei ihr speziell, dass das wirklich echt wirkte. Mhm. Also ich schätze das irgendwie mega, weil so etwas darzustellen ist natürlich sehr schwierig und also ich kann sehr schnell klischeeartig wirken oder so, aber also nicht bei ihr, da fand ich es extrem authentisch. Mhm. Dass du es auch nachfühlen konntest. Ja, genau. Dass irgendetwas an, dass man es nicht mehr drin behalten kann, diese Emotionen. Mhm. Und dass dann, ja, das finde ich bei Agents of S.H.I.E.L.D. wirklich eigentlich super, wie sie so Traumas eigentlich zeigen, dass das länger geht. Ja. Also, bei Fitz ist es ja auch nach wie vor ein Thema. Ja, es kommt da mal vor. Im Hintergrund, ja. aber es zeigt sich immer nach wie vor in Bemerkungen oder in Dingen, die er tut. Mhm, oder, es ist nicht ganz vergessen gegangen. Mit Bobby ist es ähnlich. Und ich meine auch mit May ist es ja nach wie vor so. Also ich meine, Grund genommen, diese Situation mit diesem kleinen Mädchen verfolgt sie ja bis heute. Ja. Das seh ich bei anderen Serien sehr selten. Also wenn ich jetzt so nachdenke, wenn jemand verletzt wird, eine Episode später ist alles gut und so weiter und so. Und dass hier die Serie wirklich Zeit aufwendet, um das darzustellen. Ja. Okay, vielleicht. Es gibt sicher noch andere Serien, die das auch machen, aber hier fällt es mir. Ja, aber du schaust genug Serien, um das, wenn dir das auffällt, dass man das dann so ein bisschen verallgemeinern kann. Ja. Und es geht ja auch um den Serientyp. Ja, also so Action, Adventure. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied. Mhm. Also wenn bei Queer as Folk, was aber auch sehr wichtig ist, die eine sehr brutale Szene, ein Schlag ausreißt, um jemanden wirklich sehr stark zu schädigen, dann ist das was anderes, als wenn jetzt so eine Action-Serie das macht. Ja. Wobei es alleine damals ging es mir auch so, da hat ein Schlag mit einem Baseballschläger ausgereicht, um jemanden zu Boden zu bringen. Und da habe ich auch gemerkt, das siehst du sonst nie. Den Leuten passieren viel schlimmere Dinge und nicht unbedingt nur den trainierten Leuten. Viel schlimmere Dinge und es ist nicht schlimm, es passiert nicht viel. Ja. Und das zeigt einfach mal, wie es ist. Es reicht, dass dir jemand mit eins über den Kopf gibt oder dich das nicht lustig und das so. Okay. Ja. Und hier ist das anscheinend auch, ich finde es auch super mit Bobby. Ich meine, die hatte krasse Sachen erlebt, wie dass sie jetzt quasi Schritt für Schritt da wieder raus muss. Ja. Ja. Okay, das fandest du gut gespielt. Mhm. Und das mit Gemma, dass sie wieder auf den Planet zurück will. Ja, also darauf bin ich gespannt. Ja, die Details wissen wir hier noch nicht. Mich hat es halt an Lost erinnert, weil dort gibt es auch so einen Twist, wo dann halt auch viele in den Kommentaren und so darauf hingewiesen haben. Aber in der Episode 4 also am Schluss von dieser letzten Episode sagt sie dann, ja, okay, jetzt erzählt sie, was wirklich passiert ist und so weiter. Und ich so, okay, gut, weil zu lange hätte ich jetzt nicht mehr warten können. Also mich nervt es dann auch, wenn sie solche Sachen zu fest in die Länge ziehen. Ich fand es ein bisschen unnötig, dass das jetzt zweimal als Cliffhanger gedient hat. Ja, genau, ja. Weil da hätte man gedacht, so, dadurch okay, war es einfach so ein bisschen, ja, einfach von der Form her hat mir das nicht so gefallen. Ja. Also es ist immer so, am Ende noch dann tada, tada, Planet und so. Und grundsätzlich finde ich es aber interessant, also finde ich es interessanter, als wenn jetzt irgendwie darum geht, dass sie erzählt, was war und sowieso, sondern dass es direkt wieder der Planet immer noch so stark im Spiel ist. Ja. Nicht etwas, was so was Großes. Ja, und weil auf der anderen Seite, also ich habe geht es auch sehr schnell in den einzelnen Folgen. Also auch, dass wir jetzt schon mit der vierten Folge, also dass Hunter und May so schnell an Voltron gekommen sind. Das hat mich auch wir haben Gemma enorm schnell zurückgekriegt mit dieser Maschine. Das hat einfach direkt funktioniert quasi. Dann eben das Aufspüren von Walt. Das Aufspüren von Walt. Einfach so in dieser Folge fängt es gerade noch an und dann haben sie ihn schon. Ja. Und dann auch so, ja, schon auch die Entwicklung auch mit Lash. Lash heißt er. Ja. Dass das auch, man dem auch schon direkt so nahe gekommen ist, dass man weiß, dass er ein Mensch ist und so. Und dieser Planet, also diese Planetensache ist quasi ein bisschen das, was ein bisschen langsamer. Ja, aber ich glaube, nächste Woche sozusagen wird dann recht viel dann davon erklärt, hoffentlich, ja. Und auch die Zusammenarbeit von Coulson und der Rosalind Price, oder? Das ging jetzt auch relativ schnell, dass jetzt ein Zusammenschluss gefunden wurde. Gut, aber wolltest du sonst noch was zu Gemma und sagen? Weil ich glaube, jetzt habe ich da alles gesagt, weil in der letzten Folge, ja, da gab es dann nicht viel Neues. Jetzt können wir dann zu den anderen Charakter-Zusammenschlüssen kommen. Ich glaube, was mir noch gefallen hat, das war jetzt aber eher auf der Mary Sue oder auch in den Kommentaren, der Hinweis, wie auch Daisy und Gemma diese Szene zwischen ihnen ist. Also wie Daisy einen sehr schönen Weg findet, Gemma zu zeigen, also eine Freude zu machen mit den Blumen, ihr ja damit quasi eben zu helfen, einerseits, das ist jetzt mein Name, und andererseits auch aber auch deutlich zu machen, ist aber auch nicht schlimm, wenn du es noch nicht weißt, aber quasi wie, ich glaube, manchmal hilft es auch, wenn Leute zeigen, dass sie das auch schon nicht erwarten von dir, aber dir auch schon zutrauen oder dich quasi schon nicht einfach auch ernst nehmen, so indem das also dass du ja wieder voll mit ihm interagieren möchtest und quasi nicht, ach ja, du kannst mir noch Sky nennen, ist überhaupt kein Ding, sondern nein, ich heiße jetzt Daisy, hier ist eine Erinnerung, aber natürlich ist es nicht schlimm, wenn du mich trotzdem noch Sky nennst. Ja. Aber nicht von wegen, ich treibe dir gar nichts zu oder so. Ja. Gut. Aber ich glaube, dann würde ich gerne nochmal zu May und Hunter zurückkommen, ja. Weil ich so in der ersten Folge dachte, eben wo Hunter zu ihr kam, oha, das wird spannend, weil ich mich einfach erinnert habe, dass May ihn quasi von Anfang an ein bisschen nervig fand, weil er die ganze Zeit redet, was er nachvollziehbar ist. Ja. Oder quasi direkt zu May quasi er einfach total die Quasseltüte ist und sie wahrscheinlich eine der Letzten ist, die diese Eigenschaft an ihm jetzt besonders schätzt. Und dann war ich halt wirklich gespannt, wie die beiden miteinander funktionieren. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dann fand, dass man dazu so viel sehen kann. Sie arbeiten halt zusammen. Ich glaube, sie vertrauen auch auf das, was sie jeweils können. Aber ich fand jetzt und ich fand jetzt auch nicht, dass May besonders genervt war ab ihm, sondern sie haben da recht eindeutige Ziele. Ja. Und ich fand es dann aber halt ich fand es am Ende ziemlich heftig oder schade, dass Hunter Melinda quasi so verraten hat. Ja, genau, das hab ich auch so empfunden. Da ganz schnell einfach der Fakt, ja, dass ja Bobby noch am Leben ist. Genau. Aber Andrew ist jetzt gestorben, wenn das jetzt wirklich so passiert. Also, da können wir gleich noch drüber reden. Ja. quasi, weil ich glaube, ich bin mit vielen Fantheorien einverstanden, dass er vielleicht nicht tot ist. Mhm. Aber das ist quasi wie, aber das andere war halt so, dass ich auch dachte, Hunter, Bobby hat sich erstens, es ist Bobbys Job, was sie macht. Sie hat sich aus einer enorm gefährlichen Situation enorm lange behauptet und quasi auch sie beide am Ende quasi gerettet. Ja. Weil er wäre tot gewesen, wenn er getroffen wurde. Mhm. Sie, so. Was du machst, ist ein Rachefeldzug, während Bobby in Sicherheit ist. Was May macht, ist einen Typen zur Strecke bringen, der gefährlich ist für S.H.I.E.L.D. und wo sie quasi persönliche Gründe hat, Rache an ihm zu nehmen, mhm. weil sie tatsächlich persönlich mit Wort betroffen war. Ich meine, Hunter, also das Hunter, Ward Bobby geschadet hat, hat Hunter eigentlich kein Problem, also kein persönliches Problem mit Ward, ja. würde ich sagen. Und das ist einfach total unfair. Mhm. Also, und was mir quasi, und ich fand es halt schade, weil ich eigentlich Hunter auch mag, und ich fand es total schade und dachte, wie will er das quasi wieder gut machen? Also wie geht es weiter mit dieser kollegialen Beziehung, mhm. wenn er so vorgeht? Ja. Also das Argument war noch, dass sie den Waffen geliefert haben, um überhaupt in diese Gruppe zu kommen. Aber die mussten ja dann fliehen. Also der Ward und seine rechte Hand sind ja dann aus dem Fenster gesprungen. Die haben die Waffen nicht mitgenommen. Nein. Also das Problem sollte jetzt auch nicht mehr da sein, wegen dass dann Unschuldige davon betroffen sind. Das fand ich das war ein Alibi-Argument. Ja. Ja, und was ich lustig fand, ist, es ging mir wirklich schon während dem Schauen, dass er, ich habe mich trotzdem gefreut, dass er auch wortlos ist. Ja, klar. Yes. Ja, weil er war dort und... Das kann man quasi nachvollziehen. Aber ich dachte halt auch, es ist auch... behalt doch das Ziel der Mission im Auge. Es geht darum, jemanden Gefährliches auszuschalten. Und es sollte nicht um einen Rachefeldzug gehen, mhm. weil das ist es eben... Er bringt mit seinem Rachefeldzug mehr Leute in Gefahr, als in Gefahr waren. Oder, ja, er sagt, okay, diese unschuldigen Leute und so. Naja, und ich frage mich halt, ob das jetzt einfach, wie May damit umgeht und wie sie beide damit umgehen. Und es ist halt, ich weiß auch nicht, was es für ihre kollegiale Beziehung bedeutet, weil er und May sind ja quasi schon in einer Position, wo es hätte öfters dazu kommen können, dass sie zusammenarbeiten, weil sie beide quasi Field Agents sind. Ja, okay. Ja, und das ist quasi wie jetzt verhindert. Und dann habe ich mich auch gefragt, ob quasi diese Spin-Off-Serie soll ja Marvel's Most Wanted heißen. Und da habe ich mich gefragt, ob es jetzt irgendwie so heißt, weil Hunter jetzt der Aussätzige wird vom Team, weil er so ein Blödsinn abgezogen hat. Aber ja, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber es war so kurz der Gedanke, ist jetzt Most Wanted. Also so blöde Sachen. Ja, ich glaube, da kommen dann ganz viele neue Charaktere irgendwie aus dem Comic. Ja, nein, so das war auch nicht ernst gemeint, aber es war so kurz diese... kurz diese Überlegung quasi, dass also für mich ist der jetzt quasi Most Wanted, weil er das gemacht hat, May gegenüber. Müssen wir über Ward noch reden? Ja, das können wir auch machen. Ja, und dann war ich ein bisschen einfach eben enttäuscht. Ich hätte es gerne, also ich schaue immer Leuten gerne dabei zu, wie sie zusammenarbeiten, und das hätte ich hier noch gerne mehr gesehen. Ja. Aber nochmal ein Punkt zurück, was witzig war, in der dritten Folge quasi in A Most Wanted Inhuman, wo quasi Hunter verprügelt wird, und weil das nicht so spannend ist, jemandem zuzugucken, der einfach blutig geschlagen wird, sehen wir quasi Mays sehr schönen Kampf mit diesen drei Typen. Ein bisschen eleganter ist der. Ja, genau. Und dass sie dann am Schluss natürlich, dass sie nicht bei das Wort, das nicht erfährt, dass eine eher zierliche asiatische Frau oder so viele Leute zusammenschlägt, dass sie dann halt sagen, also erzählt es doch bitte niemandem, dass ihr von so einer Frau, war nicht noch schlau gemacht. Ja, das ist quasi das einsetzt als Kapital. Genau, also sozusagen eigentlich so eine sexistische, sagt man, Vorstellung. Also es ist peinlich, wenn ein Mann von einer Frau zusammengeschlagen wird. Das nützt hier jetzt gerade ihr. Und das einzige Problem ist, weil das Wort schon Vorkehrungen getroffen hat, dafür, wenn sie ihm hinterherkommt. Genau, mit Andrew. Aber dann, also es hat quasi wie nichts gebracht, dass sie sie nicht einbringen. Er hat es eh schon vor ihr, einen Schutz vor ihr für sich das organisiert. Und das war nämlich das Nächste. Ich bin nämlich nicht sicher, ob es wirklich, also ob Ward sein Wort gehalten hätte und Andrew nicht in Gefahr gewesen wäre, wenn sie ihm nicht näher gekommen wären, weil das weißt du einfach nicht. Also nur, also Bösewichte sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie ihre Wort halten. Also von daher war es mit lieber Wort wird getroffen und anstatt dass er Andrew trotzdem in die Luft jagt. Aber mir tat es quasi leid um die Beziehung zwischen Hunter und May. Ja, okay. Das war so mein Problem. Ja. Aber ich glaube, also ich finde, wir haben Andrew noch nicht gesehen. Wir haben ihn noch nicht als tot gesehen. Mhm. Und mein Eindruck war auch, so wie von Struck weggerannt ist, hatte ich auch das Gefühl, hat er auch einfach alles in die Luft gejagt, damit Ward nicht erfährt, dass Andrew ist gar nicht tot ist. Ist eine Möglichkeit, ja. Das habe ich mir überlegt, dass viele Fan-Theorien sagen ja jetzt, dass Andrew quasi was Krasses gemacht hat, vielleicht sogar Lash ist und quasi von Strucker Angst hatte, als weggerannt ist. Okay. Also die Leute sagen, sie fanden, er sah aus, wie wenn er Angst hätte, allerdings, wenn du gerade was in die Luft sprengst und davon wegrennst, hast du auch verständlich, Angst. Aber das fand ich auch nur nachvollziehbar, also dass quasi Andrew ja auch May nicht gesagt hat, was mit ihm ist, dass er quasi verschwunden ist. Das finde ich gar nicht so nicht nachvollziehbar. Ob noch mehr dahinter genau. ist. Aber bei mir war so der Hauptpunkt quasi, man sieht nicht, dass er tot ist. Nicht also direkt, man sieht nicht seine Leiche. Und ich dachte eben eher von Strucker hat vielleicht extra alles hochgejagt, damit, ist eine Möglichkeit. Damit nicht rauskommt, was passiert ist. Ja. Aber von daher habe ich eine Hoffnung, dass Andrew noch lebt, weil sonst dann wäre das so ein bisschen unausgegoren, diese Geschichte zwischen ihm und May. Also so das. Also weil das ist so ein der Punkte, wo ich teilweise finde, es könnte mal ein bisschen kohärenter sein, diese Geschichte zwischen ihnen beiden. Also was finden sie eigentlich aneinander? Also dass man sie mal miteinander ein bisschen länger sieht, warum sie sich wohlfühlen miteinander. Weil May und Coulson, finde ich, haben immer wieder so Situationen, wo du weißt, warum sie befreundet sind. Oder wo du das siehst, aber ich fand, Andrew und May hatten noch zu wenig. Ja, aber es hat eine Nebenfigur, aber trotzdem. Wir hatten einfach die Flashbacks, wo sie noch in einer glücklichen Ehe waren, aber das war ja eben Wort. Ja, genau. Ja, das war nur sehr cool. Aber hat jetzt, die Figur ist jetzt halt nicht im Team direkt so involviert. Genau. Ja. Aber deswegen fände ich es irgendwie recht schade, wenn er jetzt quasi wie schon tot wäre und das. Und dann ist es quasi so ein bisschen wie. Dann ist ja nur gestorben, dass May jetzt irgendwie vielleicht irgendeine Motivation bekommt. Und das noch mehr Motivation zum Wort zu bringen. Da weiß sie schon genug. Und das dachte ich halt auch, man braucht keine persönlichen Gründe, um Wort zu freuen. Ja, der hat schon genug gemacht. Genau, sondern es ist auch einfach so sinnvoll. Und vielleicht war es echt nicht der klügste Schachzug, einfach eine Person ihm hinterher zu. Also ich fand es von Anfang an Fehler, dass Hunter ihm nachgeschickt wird. Weil Hunter ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er den kühlsten Kopf bewahrt. Nein, ja. Ja, also ich finde, also ich schätze ihn auch nicht ein als eine Person, die gut ist auf Einzelmissionen. Mhm. Also ich finde, der müsste, also ich finde, er arbeitet besser jemandem zu. Ja, so untergeordnet. Ja, also finde ich schon. Ja. Ich sehe hier gerade einen Punkt von dem Vergleich mit im Fight Club, also das Hydra Toxic Masculinity eher verkörpert und dann Shield und die ATCU sind eher genderneutral. Finde ich jetzt wirklich noch ein guter Punkt. Also ja, auch direkt, also schon recht direkt die Referenz. Ja, ich kann sie noch mal kurz vorlesen, das ist eben von der Mary Sue. Und zwar hat da die Recapperin geschrieben, eben es geht darum, um die Szene, als Hunter den Eintrittskampf hat und May dann im Nebenraum auch mit Leuten kämpft. Meanwhile, May gets aggressively propositioned by a trio of punks, takes them someplace private, and proceeds to kick their teeth in. It's an overused device. But it gives S.H.I.E.L.D. an excuse for the season's first May is a badass moment. And coupled with the Fight Club, really hammers home the point that Hydra is central HQ, as a headquarters, for toxic masculinity, placing it in stark contrast to the relatively gender-neutral S.H.I.E.L.D. or even ATCU. Vielleicht erklären wir kurz, was Toxic Masculinity ist. Oh, wenn man das so schnell erklären will, ja. Also vielleicht, damit ist speziell eine Maskulinität gemeint, die sich eher negativ auswirkt auf die Leute, die sie verkörpern oder auch die Leute um sie herum. Also dass große Gewaltbereitschaft, Aggressivität, das Unterdrücken von anderen, vielleicht auch das eben Unterdrücken, Niedermachen von anderen, andere klein halten, um selber groß zu sein. Mhm. Also damit ist quasi eine, genau, und im Kontrast quasi zu anderen Maskulinitäten, die ja erstmal auch neutral verstanden werden können, also. Ja, also einfach so die negative Aspekte, die unsere Kultur Männer zuweist. Denn wir müssen die sein, die halt eben sich mit Gewalt durchsetzen und eben sozusagen Frauen sind dann nur Objekte und all diese. Und auch sehr auf Hierarchie betonen und quasi, dass deutlich wird, dass hier diese Maskulinität gemeint ist und dass sie auch nicht natürlich ist, sondern dass sie, dass diese Eigenschaften halt Männlichkeit zugeschrieben werden. Ja. Genau, das ist hiermit gemeint. Und das ist quasi, dass Hydra halt so ein Ort ist. Ein nachvollziehbarer Einwurf in den Kommentaren bei The Mary Sue war, dass das erste Mal, als wir Hydra ein bisschen mehr sehen in dieser Staffel, in dieser Szene mit dem Autorennen, dass wir da eine relativ gemischte Gruppe haben. Stimmt, dort habt ihr es auch Frauen, da habe ich jetzt gerade auch dran gedacht. Das fiel mir nämlich auch auf, was ich eigentlich ganz gut finde, dass halt auch faschistische, also Hydra ist ja eigentlich eine faschistische Organisation, ob man das jetzt mit diesem Wort Hydra immer noch so einschätzen würde, weiß ich nicht, was überhaupt deren Agenda ist, also was die eigentlich überhaupt für ein Menschenbild oder für eine Weltsicht haben, finde ich, ist zurzeit sehr unklar. Dass Faschismus ganz klar nicht genderneutral ist, finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Umgekehrt stimmt halt schon auch, dass eben Toxic Masculinity oder solche Organisationen, ich meine auch Neonazis sind sehr stark männerlastig, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die auch Werte vertreten, die für Frauen nicht sehr bekömmlich sind, quasi, oder auch eben nicht dafür sorgen, dass Frauen prosperieren in solchen Umgebungen und deswegen gibt es dann auch weniger von ihnen. Ja. Genau. Aber so das wäre jetzt quasi spannend, ob sie das quasi beibehalten, dieses Konzept von Toxic Masculinity, oder ob das jetzt quasi einfach nur für diese zwei Folgen das praktisch war. Um halt coole Fight-Scenes einzubauen, ja. Genau. Und weil ja schon nachdem Ward quasi nicht mehr Nice Ward war, also was sich herausgestellt hat, wer er eigentlich ist, hat er dann auch angefangen, eher frauenfeindliche Witze zu machen. Ja, das haben sie wirklich eingebaut, ja. Eindeutig. Ja. Und und auch wie er dann mit May geredet hat. Und Genau. Sonst, was kannst du zu den Wortszenen noch sagen? Mir hat es gefallen, dass er sich auf May vorbereitet hat. Quasi zum einen, es hat jemand gesagt, man hat richtig gesehen, wie er Angst hat. Ja, wo er sie gesehen hat. Ich muss auch lachen. Ja. Und zum anderen macht es ihm auch wieder Ehre, dass er sich quasi auch vorbereitet hat, dass er weiß, dass er, also ich weiß nicht, ob er weiß, dass er Angst vor ihr hat, aber quasi, dass er sie ernst nimmt. Aber ich meine, er ist jetzt einfach nicht, er ist jetzt auch nicht gerade dumm. Also quasi, dass er diese Weitsicht hatte, ist das schon mal schön, dass man einen Bösewicht hat, den man quasi ernst nehmen kann. Mhm, das stimmt. Und ich glaube, ich wiederhole nochmal, das trifft also eher auf Hydra zu. Ich wüsste gerne, was ist Hydras Ausrichtung, was ist deren Absicht. Wobei man ja sagen kann, Ward hat das ja deutlich gemacht. Ich glaube, der will einfach, das glaube ich dem tatsächlich, der will wieder irgendwie in Strukturen sein, er hat keinen Bock mehr drauf, alleine zu sein. Mhm. Weil, und ich glaube, dass das was sehr also sehr tiefgehendes ist in ihm drin, quasi wie ein Bedürfnis. Nach diesem Team, das glaube ich ihm sogar. Er hat nur irgendwie nicht die Voraussetzung dazu, das glaube ich. Naja, gut, über Wort haben wir so schon länger geredet. Das stimmt. Aber die Frage ist halt, kannst du nur wegen deinem Bedürfnis wieder irgendwie Dinge zu machen, tatsächlich eine funktionierende Organisation abbauen? Oder was erzählt er denn den Leuten, um was es geht? Mhm. Also, das haben wir noch nicht gesehen, ja. Oder? Gegen wen wird er arbeiten? Oder was will er? Mhm. Das ist einfach überhaupt noch nicht klar. Nein, da gibt es ein bisschen auch so Comicbook-mäßig einfach, ja, sie sind jetzt einfach die Bösen. Ja. Die wollen einfach Chaos und Tod. Ja, also mal schauen, genau, wie das noch weitergeht. Und das wäre halt schade, weil dann wäre es wie kein, also es ist ja nicht schön, wenn S.H.I.E.L.D. ein Gegenpart bekommt, den man ernst nehmen kann. Ja. Es ist auch ein bisschen die Frage, wie halt die Filme, weil bei Ant-Man, dort wird erwähnt, oder sieht man eigentlich auch, dass von Hydra schon noch Leute übrig sind, mhm, weil sie in Hydra, man schlägt einen Kopf ab, ja, es kommen zwei weitere. Diese Organisation wird man wahrscheinlich nie ganz loswerden. Mhm. Ja, das wissen wir jetzt auch noch nicht genau. Vielleicht haben die Filme auch langsam damit abgeschlossen, dass bei Ant-Man nur noch so kurz reingebaut. Ja. Sehen wir noch. Oder ich denke, das andere, was ich bin keine Expertin für Terrororganisationen oder so, aber ich glaube, dass das ja eigentlich grundsätzlich sehr persönliche Beweggründe hinter solchen Gruppen sind, mhm, dass ich nehme diesen, dass das am Grund, die haben dann natürlich, dass dann solche gesellschaftlichen oder gemeinschaftlichen Anliegen eher Vorwände sind für Leute, die eher sehr grundlegende persönliche Probleme haben, die sich dann irgendwie im Weg bahnen. Mhm. Und dann halt, also das finde ich dann fast wie nachvollziehbar, dass quasi einfach Leute, die echt, die einfach aus Ventile suchen für ihre, ich will nicht kriminelle Energie sagen, weil kriminell ist normativ auch, für ihre gewaltvolle Energie oder ihre, dann irgendwie Gefäße suchen und das ist dann ein bisschen egal, worum es geht. Und vielleicht ist das jetzt bei Ward auch so. Hauptsache, wir haben irgendwie irgendwas, wo wir irgendwem Schaden tun, ja, können. Oder, das, ja, oder irgendwie zeigen können, dass man uns Unrecht getan, mhm, hat. Und wir sind im Recht und es ist, ja, im Endeffekt egal, worum es wirklich geht. Also, ja, um welche Sache das es geht. Ja. Weil er hat, ja. Aber vielleicht haben sie auch was gegen Inhumans. Vielleicht kommt das ja doch noch ins Spiel. Ja, stimmt, das ist noch nicht verbunden. Ja, das ist ja noch gar nicht irgendwie noch separat, ja. Ja, noch sehr separat. Und wer weiß, die Serie ist zurzeit so schnell. Vielleicht ist das mit Hydra in der nächsten Folge, ja, auch schon erledigt. Ja, das ist wirklich nicht möglich, ja. Weil immerhin haben sie ihn im Rücken getroffen. Das ist bei, mhm, World schon mal ziemlich gut, dass man den überhaupt trifft. Ja, das fand ich auch gut. Ich, yes. Weil, da habe ich auch mehrmals gelesen, wow, das ist jetzt wirklich ein Bösewicht, den man einfach, boah, den hasst man dann halt wirklich. Ja. Und das braucht es ja auch. Ja. Nicht so ein Bösewicht, ja, eigentlich ist er, oder was, ja, wirklich, nein, den muss man jetzt eben fertig. Genau, und ich finde es schön, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn es ihn weiter gibt, aber ich hatte auch echt nichts dagegen, wenn es ihn nicht mehr, ja, gibt. So, ja, immer, yes, müssen sie ihn besiegen, das, genau, geht, also sonst wird es ja langweilig. Nemesis. Ja. Für immer. Wobei auch Joker stirbt, gell? Im einen, also in den Comics weiß ich nicht, aber in dem einen. Also in The Dark Knight, dort, ja, stirbt er nicht, dort wird er festgenommen. Ah, okay, ich dachte, er stirbt dann doch, was er quasi. Also der Schauspieler ist halt gestorben. Ja. Ja. Sorry, ich die wollte Figur da ist nicht drüber lachen. Ja, nein. Ja. Klar, das ist logisch. Ja. Okay. Gut, sind wir gespannt, was, ja, mit Ward passiert. Ja. Jetzt müssen wir mal zu S.H.I.E.L.D. selber. Ja, ja, zu S.H.I.E.L.D. oder. Zu S.H.I.E.L.D. oder quasi zu Coulson. Mhm. Zu dem habe ich, ja, auch einiges zu sagen. Oder, mhm, einiges. Okay, oder doch zu S.H.I.E.L.D. erstmal. Weil, was mir in A Most Wanted in Human aufgefallen ist, Fitz macht Reha, also immer noch seine letzten Reste, Bobby ist stark in der Reha, Jamer braucht Reha. Und für mich war es irgendwie wie so eine Metapher dafür, S.H.I.E.L.D. ist gerade auch in der Reha, quasi nach diesem Zusammenbruch überhaupt und dann auch was einfach in letzter Zeit passiert ist, dann eben mit den Inhumans. Und quasi S.H.I.E.L.D. ist einfach im Wiederaufbau, muss sich wiederfinden, muss an sich selbst arbeiten, muss gucken, wie geht's uns eigentlich. Und dann dachte ich so, ja, irgendwie, das Thema ist Reha, alle müssen in die Rehabilitation und wieder gesund werden. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich finde seit Anfang der dritten Staffel, dass eine viel kollegialere Stimmung herrscht. Also ich finde, dass Coulson sich viel mehr bespricht, jetzt vor allem mit Mac und Daisy, dass auch wenn er Entscheidungen trifft, die er dann alleine getroffen hat, dass er trotzdem nicht einfach sagt, und du hast auch nichts zu sagen, sondern du bist ein Agent, du machst jetzt, sondern dass er über seine Entscheidungen spricht und anscheinend schon so eine Stimmung herrscht, dass wenn er mal was macht, was Daisy nicht richtig findet oder so, dass sie nicht dass sie dann trotzdem sagt, das finde ich aber nicht richtig oder das hätte ich gut gefunden, wenn du das mit uns besprochen hättest. Also mein Eindruck ist, dass eher ein Austausch stattfindet und eine kollegialere Stimmung. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Die Hierarchien sind halt nicht mehr so stark. Genau. Das war ja auch irgendwie der Punkt, dass im S.H.I.E.L.D. zu geheimnistuerisch ist und so weiter. Aber es kommt immer wieder vor, weil eben, wenn er sich dann mit dieser anderen Gruppe zusammentut, ist jetzt auch ein bisschen, können wir denen trauen und wieso ist da Coulson nicht so kollegial mit dieser Price und so weiter. Also der Punkt immer so, also wie ist das jetzt und wieso hast du diese Entscheidung gemacht, wieso hast du nichts gesagt? Es ist schon immer noch da, aber weniger. Ja. Es ist nicht perfekt eben, also es ist, aber ich dachte danach, aber er ist nach wie vor der Direktor von S.H.I.E.L.D. Ja, glaub, und dann muss man halt Entscheidungen treffen. Und ich weiß ja nicht, sind sie ein Konsensgremium? Ich glaube nicht. Mhm. Und dann ist es quasi, hat er zwar als Direktor Entscheidungen getroffen, wo er fand, die muss ich jetzt nicht absegnen lassen, aber es ist nicht so, dass er sich nichts sagen lässt zu diesen Entscheidungen oder dass er dann nicht auch bereit ist zu erklären, warum er eine Entscheidung getroffen hat. Mhm. Der erklärt es genau, wieso. Ja. Eben, dass sie da mit dieser Gruppe sich zusammentun, dass nicht immer unter eigentlich auf der gleichen Seite dann immer wie ein Krieg herrscht. Ja, also ich habe es auch so genannt, dass er keine Lust hat, Energie auf unnötige Feindschaften zu verschwenden. Das ist ein wichtiger. Das fand ich eine wirklich interessante Entwicklung in Bezug auf S.H.I.E.L.D. und auch eine organische Entwicklung von der Geschichte her aus dem, was jetzt letzte Staffel war mit den New S.H.I.E.L.D. und mit auch der Inhumans-Organisation, dass wirklich einfach Ressourcen gebraucht hat, die nicht nötig waren. Ja. Und, reicht ein Durcheinander. Ja, und ich finde es gar nicht schlecht, wenn S.H.I.E.L.D. schaut, wie das geht. Und ich glaube, wenn man Rosalind und Coulson zusammen sieht, Phil und Rosalind, wenn ich sie schon beim Vornamen nenne, dann hat man ja den Eindruck, dass da auch eine gewisse persönliche Ebene stimmt. Also den Eindruck, bitte. Die verstehen sich ja, glaube ich. Es wird auch so gepusht, dass irgendwie zusammenkommen. Ich glaube, das ist recht offensichtlich, finde ich jetzt gerade. Aber zumindest, und dann ist das ja, finde ich, gar nicht das Verkehrteste, dann jemandem auch einfach mal zu vertrauen. Also, Weil das Problem ist, anders kommst du auch nicht weiter. Eben dann sabotierst du dich auch selbst, wenn du eben gegen außen immer mauerst. Und so. Und ich fand es auch gut, ich meine, am Ende wurden Daisy und Mac sind ja dann auch mitgefahren. Und, ich glaube, dass, also es war jetzt noch nichts, das vorkam, wo ich gedacht habe, wow, das geht aber gar nicht, dass quasi die ATCU was gemacht haben, was total gegen S.H.I.E.L.D. ging oder dass S.H.I.E.L.D. was gemacht hat, was total da dagegen ging. Es sind einfach noch beides Organisationen, die halt quasi eher auf Geheimhaltung programmiert sind und eher auf sich die eigenen Vorteile behalten und das ist nicht ganz einfach, wenn solche Organisationen Schritte aufeinander zu machen, das finde ich eigentlich ist logisch. Ja. Genau. Ja, und was mir auch noch jetzt Dann habe ich nämlich auch noch ein Zitat zu dem, glaube ich, wie du das fandest. Rosalind sagt mal zu Coulson, genau, Rosalind coolly tells him that for her it's not personal, it's work. That's clearly not the case for him and it puts him at a disadvantage all episode. Und da wollte ich dich fragen, ob du das auch so empfindest, dass quasi... Also Coulson ist halt extrem involviert, weil er mit Daisy hat also diese Vater-Tochter-Beziehung und ja, die ganze Inhuman-Alien-Sache, da war er so fest involviert, ja. Weil er ja auch persönlich der war, der es geschrieben hat. Genau, und diese Substanz bekommen hat und deshalb noch am Leben ist. Und die Rosalind ist da, hat da den Abstand, die hat das nicht alles aus erster Hand. Das fand ich halt interessant, weil quasi, ich meine, die S.H.I.E.L.D.-Agents, außer von May, weiß ich nicht, dass irgendjemand Beziehungen zu Leuten hat, außerhalb von S.H.I.E.L.D. Ja, ich glaube, Mac sind, weiß es auch nicht. Nein, Bobby nicht. Und Mac sind befreundet. Bobby ist mit Hunter zusammen wieder und war sogar mal mit ihm verheiratet. Das sind immer noch, keine Ahnung. Ja. Daisy ist auch ganz klar, hat ja, ja es hat ihren Vater, den sie einfach nicht mehr kennen kann. Ja. Sie sind alle sehr in dieser Gruppe. Ja. Drisberg war es jetzt nicht, dass das die Serie machen wird, aber es wäre quasi interessant zu wissen, wie Rosalinds Umfeld ist. Also ob sie das einfach jetzt nur gesagt hat oder ob es tatsächlich so ist, dass es für sie ein Job ist, dass sie aber auch ein Leben außerhalb dieser Organisation hat. Das wird jetzt nicht passieren, dass sie uns das zeigen, aber das wäre quasi die Frage, die man jetzt stellen könnte. Ja. Ja. Aber das ist ja ein bisschen genau das Problem eben beim Coulson, dass er zu emotional involviert ist und dann hat eben solche Entscheidungen wegen Daisy, genau, sie haben ja ein Foto von Daisy und deswegen will er ihnen den Linker übergeben und dann hab ich auch Leute gesehen, die geschrieben haben, so, hey, sie hatten ja nur das Bild von ihr und sowas, aber das hat dann so, oh nein, wenn es um Daisy geht, dann ist alles andere dann weniger wichtig und so. Das hat sehr gepusht, wird das Coulson da nicht unbedingt immer die rationale Entscheidungen trifft. Ja, nicht. Ja. Zu Lincoln können wir gerade noch ein paar Sachen sagen, weil er da die, ach so, ja, die Most Wanted Inhuman-Folge ja sehr ihm folgt. Ja. Und wie das dann. Also, ich finde den Charakter eben nicht so spannend. Ich auch nicht. Das hat ein einziges also dann mit dem Kuss. Notiz. Ah, doch, ich habe zwei Notizen. Das eine, das fand ich einfach lustig aus dem Recap. It's pretty unlikely, but if Lincoln ends up joining Hydra and teaming up with Daisy's other ex-boyfriend, I'm going to laugh and laugh and laugh. Ja. Das fand ich auch witzig. Ja. Ich finde zwar nicht das Wort ihr ex-boyfriend ist, aber ich verstehe, woher die... Also ich fand es auch so witzig, weil ich dachte, ja, warum nicht? Also wer weiß, was Lincoln noch abzieht. Weil ja, da wissen wir. Irgendwie kann man dem seine Motivation... Ja. Ja, ja doch, ich kann immer, ich sehe, woher die Motivation kommt, aber es ist so ein bisschen... Keine Ahnung, was der macht. Ja, der ist einfach so ein Beispiel jetzt für einen Inhuman, den man schon kennt. Da sieht man jetzt, wie der davon betroffen ist. Weil eben jetzt dieser Inhuman, den sie in der ersten Folge geholt haben, der kommt jetzt nicht mehr. Der ist weg. Der war nur als Einführung dort. Und das habe ich mir auch gedacht. Ein paar Leute so auf Tumblr so, ja, ein Charakter von der LGBTQ für diese Repräsentation. Ich so, ja Leute, der wird nicht mehr vorkommen. Okay. Also das war ein bisschen... Was ja auch wer vorkam, war diese Frau, die sich teilen kann. Ah ja. Die wäre ja eigentlich, das wäre ja nicht auch noch schön oder noch interessant. Mehr das Problem ist, die Serie hat eben schon viele Charaktere. Ja, sie hat zu viele. Ja. Und deshalb sagen auch viele, da müssen ein paar Mal sterben oder eben die Spin-off-Serie. Oder Lincoln soll ersetzt werden durch die Frau, die sich teilen kann. Das wäre auch möglich. Aber wird halt auch nicht passieren. Ja. Nein, Lincoln ist dann wie, die Figuren werden dann halt wie zu so Repräsentationen. Ja, und er ist der Inhuman-Teil, der nicht bei S.H.I.E.L.D. schon mitarbeitet und deshalb auf der Flucht ist und misstrauisch. Weil das mit dieser Inhuman-Explosion sehen wir jetzt eigentlich auch nicht groß weiter. Das sind sie ja nicht, wir sehen nicht, wie sie diese Leute ständig finden müssen und sie rekrutieren. Das haben wir jetzt nur so kurz erfahren. So, ja, diese Profile, wo der Andrew gemacht hat, ja, die sind alle nicht... die kann man nicht benutzen für Fieldwork und so weiter. Ja. Wir kommen jetzt eigentlich nur vom im Hintergrund. Oder, aber genau, und dann dieser eine Typ, der Inhuman spüren kann. Ah ja, also es ist halt genau quasi gestorben. Über die Lash-Story. Aber es ist nicht als zur Zeit anscheinend nicht das Haupt Story, dass es um die Rekrutierung geht. Nein, genau. Weil es wäre auch langweilig. Ich kann sie nicht jede Folge nur sehen, wie sie ein Inhuman. Also dann wäre es einfach so eine Procedural-Serie und nicht eine Serie mit einer größeren Story, sondern wäre es so Fall für Fall und das nicht so gedacht war. Okay, aber Lincoln, du hast recht und du hast. Was fällt jetzt eben sonst noch ein, außer der komischen Sache? Der ist jetzt immer noch auf. Daisy küsst ihn dann, ich glaube. Das, was, also ich glaube, warte mal. Ist mir egal. Ah, da fand ich fand ich auch dieses Zitat sehr gut, weil ich dachte, ich musste wegschauen, weil ich dachte, Leute, das ist so wahnsinnig, das kommt so aus. Nichts. Woher kommt denn das bitte? Ja. Also es wurde angedeutet, was, dass du das denken konntest, aber von den Charakteren her überhaupt nicht. Also ich verstehe nicht, wie Daisy quasi. Ich glaube nicht, dass man das nachvollziehen kann. Mhm. Und dann fand ich aber dieses Zitat interessant aus dem Recap auch. Sie schreibt, also, I felt the Lincoln kiss was ambiguous. She may be attracted to him, but she's also becoming more and more of an agent who will achieve her objective through any means. Sagt sie, glaube ich. Oder through an. Also, ich muss kurz erklären, das Zitat ist nicht vollständig getan. Ich glaube, oder vielleicht durch, dass sie halt ihre Ziele auch durch mehrere Mittel verfolgt. Ja, das fand ich gar nicht so eine schlechte Einschätzung, weil als ich es gesehen habe, dachte ich auch so, danach dachte ich, es hat ihn beruhigt und irgendwie auf eine andere Ebene auch ausgedrückt, dass sie eine gewisse Nähe zu ihm möchte. Quasi, also dass ich irgendwie, es kann auch sein, dass ich es wirklich auch schon beim Serieschauen gedacht habe, ich fand jetzt zwar den Kuss nicht angenehm, aber quasi, es hat ja wie mehrere, es geht ja dann nicht nur darum, ja, ich will mit dir romantisch sein oder sowas, sondern sie konnte darüber Dinge transportieren, die er nicht hören wollte. Also quasi, dass wenn sie bereit ist, ihm so nahe zu kommen, dass sie quasi. Dass er vielleicht merkt, ich bin hier mit jemandem, der wirklich diese Nähe auch meint. So okay, ein bisschen. Ja. Und das noch anders als nur über über Reden mitgeteilt. So. Also von daher fand ich die Einschätzung auch von dem Recap gar nicht so schlecht, dass vielleicht war es auch ein bisschen, bei Daisy schon ziemlich, also ich finde, sie ist sehr stark die Agentin. Ja, und sie ist wirklich dieser Schiene. In dieser Staffel, ja. Und auch so, wie sie mit Coulson redet. Also Daisy ist zurzeit, finde ich, sehr die gerade auch ein bisschen kühlen Kopf bewahrt. Also ja auch, als sie Coulson vorwirft, dass er mit Rosalind zu Freundschaft geführt. Ja. Und zu Coulson fällt mir einfach noch eine letzte Sache ein. Ich fand es schön, wie seine Beziehung mit May dargestellt wird. Und mir hat auch gut gefallen, dass er sich geärgert hat, dass Hunter zu ihr ist, ich habe ihnen extra gesagt, sie sollen dich in Ruhe lassen. Nein. Quasi, dass er nochmal zeigt, dass es ihm wichtig ist, ihre Grenzen zu akzeptieren. Ja. Und auch ihm wichtig ist, dass er sie nicht nur als Agent für ihn existiert, sondern auch als Person. Und er wichtig findet, dass sie den Rückzug haben kann, den sie braucht. Und das hat mir wirklich, das hat mir gefallen, weil das einfach zeigt, dass er sich auch als Freund um sie sorgt. Ja, das ist wirklich so. Genau. So, also zu Mac haben wir noch nicht so viel gesagt. Nee, genau. Da habe ich mir aufgeschrieben, dass er halt ein bisschen für Humor, ja, also so sarkastisch, die Szenen auflockert. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich ihn manchmal nicht so gut verstehe. Okay. Er hat ja eine relativ tiefe Stimmlage. Und dann manchmal ist ein bisschen, dass, weil er es ja nur so bei sich sagt. Ja. Ist es nicht dann immer deutlich. So, ja, dann höre ich es manchmal nicht so gut. Und denke so, was hat er jetzt aber jetzt quasi auch einfach ziemlich entspannt. Ja. Und was ich auch spannend finde, ist, weil ich erinnere mich nicht genau, was er gesagt hat, aber ich glaube, in der letzten Folge hat er auch nochmal was gesagt, wo deutlich wird, dass er nach wie vor seine Vorbehalte hat, auch in Bezug auf Inhumans. Oder immer noch vorsichtig gesagt in Bezug auf Shears, aber dass er dabei ist. Aber ich weiß nicht mehr, was er gemeint hat. Okay. Ja. Ja, und die Arbeitsbeziehung zwischen ihm und Daisy ist echt ganz. Ist wie so eine Überraschung eigentlich, weil man das in der vorigen Staffel nicht unbedingt kommen sehen. So. Ja. Nee, genau. Aber was ich halt häufig auch finde, ist, dass Arbeitsbeziehungen sind auch nochmal was anderes als Freundschaften. Mhm. Und ich denke, die beiden haben zusammengearbeitet und jetzt vielleicht einfach gemerkt, dass sie gut zusammen funktionieren. Ja. Und das kenne ich auch, dass man dann so auf freundschaftliche Aspekte sich auch entwickeln in so Arbeitsbeziehungen, aber das ist auch was Besonderes ist, dass man gut zusammenarbeitet. Mhm. Und nicht mit jeder Freundin arbeitet man auch gut zusammen. Ja. So, das ist. Ja, genau. Du hast da noch wegen Bobby und ihrer Beziehung zu Hunter. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was ich damit meinte. Ich glaube, dass ich manchmal noch ein bisschen gerne mehr wüsste. Ich glaube, ich kann Bobby und Hunter als Paar nachvollziehen. Ich glaube auch, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Hunter gut klarkommt mit Bobby als recht taffe Frau. Also, weil ich denke, es hätten viele Männer Minderwertigkeitskomplexe. Und ich glaube, dass man das bei Hunter vielleicht auch denken kann, aber ich habe den Eindruck, dass der relativ das gut mitmacht. Und das ist viel wert in so einer Beziehung. Ich denke, dass sie da quasi wie auch dieser Aspekt, dass er auch so jemand ist, der ja auch so ein bisschen auf Spaß aus ist oder auf nicht unbedingt der Konkurrenz, nicht so stark auf Konkurrenz aus ist, habe ich den Eindruck, dass eben der eher so auch kein Problem hat, so ein bisschen von außen her reinzuschießen oder so. Eben, ich habe ja auch vorhin gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass er unbedingt die Person ist, die ein Team anführen würde. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass das gut geht mit den beiden. Aber, was dachte ich noch? Mich hat es ein bisschen genervt, aber ich habe das Gefühl, dass Hunter in Schwierigkeiten ist. Und dann denke ich mir, ja, können wir da bitte noch Argumente dafür haben? Mhm. Also, weil wenn sie am Anfang einfach gesagt hätte, ja, weil wenn sie einfach am Anfang gesagt hätte, ich finde es keine gute Idee, dass du auf Rachefeldzug gehst, das wäre nachvollziehbar gewesen quasi. Und das andere ist dann einfach so ein bisschen esoterisch. Ja. Fast schon. Ja. Und aber was ich gut fand quasi war, was ja auch total nachvollziehbar ist, dass sie wieder ins Feld will. Mhm. Und ich finde, wir brauchen sie auch. Ja. Und so, dass sie quasi versucht, professionell damit umzugehen, dass sie Reha machen muss und so ist aber eigentlich würde sie gern wieder weitermachen. Wir haben jetzt alles besprochen, was wir zu sagen hatten zu diesen drei Folgen. Unsere nächste Folge kommt jetzt etwas bälder wieder. Einfach nach der nächsten Folge, wahrscheinlich so eine Woche drauf. Die wird dann wahrscheinlich deutlich kürzer, aber das kann ja auch mal ganz interessant sein. Gut. Wir waren Anne-Sophie und Nuria. Und viel Spaß bei Agents of S.H.I.E.L.D. Tschüss!